Was kiese auch ich, was fraute mir eigne Wille? Einen Freien kann ich nicht wollen, wer Frekas Knechte kämpfen und wo. Ich gebreue zurück das Wort, wo lebt sie? Thank you.